Tschüss, Lufthansa aus Trier. Vielen Dank für einen schönen Abend. Das nächste Stück, was wir machen wollen, das ist ein Stück, das Geschichte wird gemacht, es geht voran. Also, das habe ich jetzt nur beantwortet. Das Stück heißt Carlos der Rescher. Das ist ein Freund von uns gewidmet, der so auf die Demos geht und sich da so anguckt, was da los ist. Und halt auch weiß, wogegen man Widerstand leisten muss, wofür man kämpfen muss. Zum Beispiel für so was wie heute Abend hier, ey. Das ist nämlich irgendwie, das gibt einem echt wieder ein saugutes Feeling irgendwie, so mit Leuten zusammen was zu machen. Okay, Carlos, der Rächer.